Sonja hörte ihm verwundert zu und strengte sich mit allen Kräften an, etwas zu begreifen. »Jenes Geld aber. Ich weiß übrigens nicht einmal, ob auch Geld dabei war«, fügte er leise und wie in Gedanken hinzu. »Ich habe ihr damals einen Beutel aus Semischleder vom Hals genommen, einen dicken, vollgestopften Beutel. Ich habe aber nicht hineingeschaut. Wahrscheinlich hatte ich keine Zeit. Nun, und die Sachen, allerhand Manschetten, Knöpfe und Ketten, all diese Sachen und den Beutel, habe ich auf einem fremden Hof am Weeschen Prospekt unter einem Stein vergraben, schon am anderen Morgen. Dort liegt alles auch jetzt noch.« Sonja hörte angestrengt zu. »Warum haben Sie dann, Sie haben doch selbst gesagt, um Sie zu berauben, warum haben Sie dann nichts genommen?« fragte sie ihn schnell, nach einem letzten Strohhalm greifend. »Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich dieses Geld überhaupt nehmen werde oder nicht«, sagte er wieder in Gedanken, und plötzlich zu sich gekommen, lachte er schnell und kurz auf. »Da Sie, was für eine Dummheit ich soeben gesagt habe, nicht wahr?« Sonja durchfuhr ein Gedanke. »Vielleicht ist er wahnsinnig.« Aber sie ließ ihn sofort fallen. »Nein, es ist etwas anderes.« Aber sie begriff nichts, gar nichts. »Weißt du, Sonja«, sagte er plötzlich mit einer Art Begeisterung, »weißt du, ich will dir etwas sagen. Wenn ich nur deswegen gemordet hätte, weil ich hungrig war«, fuhr er fort, jedes Wort betonend und sie rätselhaft, aber aufrichtig anschauend, »so wäre ich jetzt glücklich. Das sollst du wissen.« »Was hättest du davon«, stieß er im nächsten Augenblick nahezu verzweifelt hervor, »was hättest du davon, wenn ich zugeben würde, dass ich schlecht gehandelt habe? Was liegt dir denn an diesem dummen Triumph über mich? Ach, Sonja, bin ich denn deswegen zu dir gekommen?« Sonja wollte wieder etwas sagen, aber sie sprach es nicht aus. »Darum habe ich dich auch gestern gebeten, mit mir zu gehen, weil ich jetzt niemanden außer dir habe.« »Wohin zu gehen?« fragte Sonja schüchtern. »Nicht um zu stehlen und zu morden, beruhige dich nicht dazu«, versetzte er mit bissigem Spottlächeln. »Wir sind zu verschieden. Und weißt du, Sonja, ich habe doch erst soeben begriffen, wohin ich dich gestern bat, mitzugehen. Gestern aber, als ich dich bat, wusste ich selbst nicht, wohin ich dich gerufen habe. Nur aus einem Grund habe ich dich gerufen. Nur aus einem Grund bin ich gekommen. Bitte, verlass mich nicht. Wirst du mich nicht verlassen, Sonja?« Sie drückte ihm fest die Hand.